Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Es ist immer noch der 19.01. und ich bin immer noch zu Hause alleine. Und ich hatte das Bedürfnis, nochmal das Aufnahmegerät anzuschmeißen. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe gerade gesehen, dass irgend so eine britische Prinzessin ihre Verlobungsfeier gefeiert hat und da kamen ganz viele Prominente hin. Da wurde ich ein bisschen neidisch, weil ich nie eine Verlobungsfeier hatte. Ja, das. Ich möchte das gerne nachholen. Ich möchte ganz gerne eine Verlobungsfeier haben, weil da nicht alle prominenten Menschen, die ich kenne, sind nicht so viele. Also alle Prominenten, die ich kenne. Oh genau, ich lade einfach nur alle Prominente, die ich kenne. Egal, ob die mich auch kennen. Vielleicht kommt dann jemand. Aber ich sollte ja nicht witzig sein in meinem Podcast. Das ist auch nicht witzig gemeint. Ich meine es total ernst. Ich lade die einfach alle ein. Dann sollen die kommen. Für Umme. Und das andere, was mich immer wundert, warum machen Menschen Weihnachtsgrüßkarten? Also dieses... Warum macht man das? Ich weiß auch nicht. Putz mich nochmal schön raus mit meiner Family, setz mich irgendwie hoch, steif irgendwo hin und mach ein Foto von mir und meiner Family. Gib dafür ganz viel Geld aus und sagt dann, hey, hier, wir haben eine geile Weihnachtskarte gemacht von uns. Yeah. Am besten sollte mit einem sommerlichen Motiv, so wie Prinz William und seine Catherine, die haben jetzt auch eine neue Karte rausgebracht. So normal hat man die Royals noch nie gesehen. Es kommt als nächstes, sind sie beim Kacken oder so. Genau. Die gehen auch auf Klo. Ja. Das wollte ich nochmal loswerden. Ich glaube, ich trinke jetzt nochmal einen Tee und dann lege ich mich nochmal hin.